Zeit verstreicht und Liebe manchmal auch reizt, tiefer Blick und Kribbeln im Bauch. Die Nacht war jung, doch sie war allein wie ein Schattenspiel im Sonnenschein. Zeiten kommen, Zeiten gehen, wer kann sie denn schon verstehen? Liebe kommt und Liebe geht, mal so früh und mal so spät. Oh my darling, darling, I love you so. Doch ist die Liebe weg. Bin ich auf Grund verliebt, verlobt, ein Schlag ins Gesicht, Amor schoss den Pfahl, doch er traf nicht. Die Welt lag brach, als Liebe zerbrach, wie ein Schattenspiel in dunkler Nacht. Zeiten kommen, Zeiten gehen, wer kann sie denn schon verstehen? Liebe kommt und Liebe geht, mal so früh und mal so spät. Oh my darling, darling, I love you so. Doch ist die Liebe weg. Bin ich auf Grund, Liebe kommt und Liebe geht, mal so früh und mal so spät. Oh my darling, darling, I love you so. Doch ist die Liebe weg. Bin ich auf Grund. Ist die Liebe weg? Bin ich auf Grund?